Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Wir haben uns gefragt, wie wir uns unserer Wiener Spezialsendung nähern. Wie wir von Wien nach den Nationalratswahlen, von der Stimmung der Filmbranche und der Standortbestimmung der Viennale am besten erzählen. Und wir haben beschlossen, filmisch einzusteigen. Hartwig Tegler hat sich mit Wien als Filmort auseinandergesetzt und dabei, Zufall oder nicht, festgestellt, dass eine bekannte Wiener Zittermelodie der wöchentliche Rhythmusgeber seiner Kolumne ist. Würden Sie jetzt den Film starten? Ich fahre nach Wien. Wien? Was willst du da? Scheiß Wiener. Was beabsichtigen Sie in Wien zu tun? Bist du schon länger in Wien? Ja. Platz 5. Der dritte Mann von Carol Reed. 1949. Wien, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, Beginn des Kalten Krieges. Wir müssen tiefer schaufeln, als ein Grab ist. Was für ein Satz. Tiefer schaufeln, als ein Grab ist. Tief schaufeln, die Abgründe einer Stadt ergründen oder, um noch mehr Psychologie zu betreiben, die Schatten zeigen. Ich sah seinen Schatten an der Wand. Ja, ja, ja. Wiens dunkle Seiten, Film noir in schwarz-weiß, schwärzer geht's nicht. Ein wunderbares Filmbild, wenn die tödliche Jagd auf den verbrecherischen Schwarzmarkthändler unter der Oberfläche im Labyrinth der Kanalisation stattfindet. Was ist das? Wo sind wir? Die Kloaken von Wien. Fließt alles in die blaue Donau. Duftet herrlich, was? Da, in den Sphären des Unbewussten der Stadt, sind sie immer noch da, verdichtet, die Nachwirkungen des Krieges, und werden sichtbar in der Gegenwart des vermeintlichen Friedens, der eben schon Beginn des Kalten Krieges ist. Woanders, wenn nicht in Wien, der Geburtsstadt der Psychoanalyse, gilt es, unter das Kopfsteinpflaster zu schauen. Endlich nun lernen wir uns kennen. Professor Freud. Platz 4. Eine dunkle Begierde von David Cronenberg. 2011. Auch bei David Cronenberg ist Wien am Anfang des 20. Jahrhunderts nur auf den ersten Blick voller heller Farben. Hinter dieser Maske wabert viel Dunkles. Auch bei den beiden Heroen der Psychoanalyse, C.G. Jung und Sigmund Freud. Sie begeben sich auf den unerforschten Kontinent der Seele. Sie wollen das psychische Leid der Menschen erforschen und heilen. Aber selbst sind sie getrieben von Macht, Ehrgeiz und Missgunst. Und über allem die Frage, ob der Sex tatsächlich Auslöser aller Störungen ist. Es ist offenbar ein Maß für die wahre Pervertiertheit der menschlichen Rasse, dass eine der wenigen zuverlässig angenehmen Aktivitäten zum Gegenstand von so viel Hysterie und Unterdrückung geworden ist. Platz 3. Der Dreigen von Max Ophüls, 1950. Störung oder Genuss? Bei Max Ophüls ist der Sex graue Normalität, der die Menschen in seiner Banalität antreibt. Die Dirne, den Soldaten, das Stubenmädchen, den jungen Herren, die Ehefrau und so weiter. 10 sexuelle Begegnungen in Wien beobachtet der Conferencier Adolf Wohlbrück wie ein Therapeut. Doch dieser Reigen ist fast verhüllt von einem Schleier von Melancholie. Die Lust bringt eben nicht Glück, sondern nur das Gefühl eines faden Danachs. Es stimmt nicht, wenn der Conferencier am Ende auf der Donaubrücke meint, der Reigen ist zu Ende. Nein, immer weiter dreht sich der Kreis aus Lust und Begehren. Platz 2. Before Sunrise von Richard Linklater. 1995. Die liebe, nette, ja fast asexuelle Variante leben Julie Delpy und Ethan Hawke. Zufallsbegegnung im Zug, Zwischenhalt in Wien, flanieren durch die Stadt. Nicht bigger than life scheint hier das Kino. Es reißt keine Abgründe auf unter dem Pflaster der Donaumetropole. Ein wenig emotionales Abenteuer mögen der Amerikaner und die Französin aber doch, wenn sie sich beim Abschied auf dem Wiener Westbahnhof verabreden. Ein halbes Jahr später wollen sie sich wiedersehen. Der 16. Juni, also Bahnsteig 12, in einem halben Jahr von gestern an um 18 Uhr. Platz 1. Komm süßer Tod von Wolfgang Murnberger, 2000. Die Melancholie von Max Ophüls aus dem Reigen, die schwarzen Abgründe des dritten Mannes, eine Menge dunkle Begierde und Sex mit einer explosiven Dosis aus Wiener Schmäh verdichten sich nachgerade im Ex-Bullen Brenner. Alias Josef Hader. Sie sind intelligent, verschlossen, überaus arrogant und ganz und gar nicht teamfähig. Ich mag das. Mord und Totschlag im Biotop der Wiener Rettungsorganisationen. Und das Ganze unterlegt mit diesem wunderbaren Lied Komm, süßer Tod. So heißt es Lied. So heißt es Lied. Komm, süßer Tod. Du schaust mir zu wie ein Erdbeerbolle nach der anderen trinkt und pfeifst jedes Mal dazu Komm, süßer Tod. Entschuldigung. Glaubst du, lass mir das gefallen? Schnauft Angelika Brenner an, um dann sofort mit ihm ins Gebüsch zu gehen. Das Lied Komm, süßer Tod stammt übrigens nicht von Mozart, sondern von Bach. Anders hätte es noch mehr gepasst, weil ersterer zwar nicht dort geboren wurde, aber er starb immerhin in Wien. Na klar ist das Leben absurd. Hartwig Tegeler mit seiner Top 5 der Filmstadt Wien. Wir sind in dieser Vollbildausgabe bei der 55. Biennale unterwegs, dem cinephilsten der europäischen Filmfestivals. Und dort haben wir auch einen deutschen Filmemacher getroffen, dessen Film nächste Woche bei uns in die Kinos kommt.